Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Kennen Sie eigentlich die Geschichte von dem völlig betrunkenen Mann, der kriechend auf dem Boden liegt und unter einer Laterne offensichtlich nach irgendwas sucht? Dann kommt ein Polizist vorbei und fragt ihn, was suchen Sie denn, junger Mann? Er lallt vor sich hin, ich suche meinen Schlüssel. Und der Polizist fragt, ja, haben Sie den denn hier verloren? Dann sagt der Mann, nee, aber hier habe ich wenigstens Licht. Nun, so ist die Situation der Astronomie gewesen bis vielleicht vor 20 Jahren. Wir haben natürlich die Dinge am Himmel gesehen, die hell waren, die geleuchtet haben und die immer noch leuchten und die möglichst richtig den Himmel erleuchten. Die Dinge, die dunkel sind, also zum Beispiel unter anderem vielleicht auch den Schlüssel zum Ursprung dieses Universums, den konnten wir bis vor 20 Jahren nur da suchen, wo es hell war. Heute können wir ihn auch im Dunkeln suchen. Und dabei ist 1995 zum ersten Mal ein Objekt entdeckt worden, das man vor 30, 40 Jahren zum ersten Mal so theoretisch angedacht hatte, ein sogenannter brauner Zwerg. Was sind braune Zwerge? Ist das Thema der heutigen Sendung. Und ich kann Ihnen sagen, braune Zwerge sind, obwohl sie kaum zu sehen sind, unglaublich interessante Objekte, denn wahrscheinlich sind sie die häufigsten Sterne im Universum. Wovon redet der Mann da? Brauner Zwerg, Universum. Was hat ein Stern mit dem Universum zu tun? Und wenn man die ganze Zeit nicht gesehen hat, dann können sie ja wohl nicht so wichtig sein. Mögen manche von Ihnen denken. Aber ich sage Ihnen, ein brauner Zwerg, das ist, wie soll man sagen, ein kosmischer Verlierer. Einer, der gewollt hat, aber es nicht geschafft hat. Fangen wir nochmal von vorne an. Also, eine Gaswolke. Eine Gaswolke wird genau dann zum Stern, wenn sie kollabiert. Was heißt das, Kollaps? Nun, die Wolke fällt unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammen. Dafür muss sie nur Mindestgewicht haben. Wenn die Wolke zu heiß ist, dann kann sie nicht zusammenfallen, weil der Druck des Gases nach außen natürlich die Wolke stabilisiert. Also wenn eine Wolke zusammenfallen will, dann muss sie kalt sein. Deswegen werden die meisten Sterne in sogenannten Molekülwolken geboren. Das sind Wolken, die sind ziemlich kalt. Minus 250 Grad Celsius. In diesen Wolken entstehen ja nicht nur große Sterne, sondern, wie wir inzwischen wissen, eben auch unglaublich viele kleine Sterne. Wie kann das sein? Denn kleine Wolken heißt, die Wolke muss sehr, sehr, sehr, sehr kalt gewesen sein, damit sie auf etwas ganz, ganz, ganz, ganz Kleines zusammengefallen ist. Das ist nicht so einfach, aber wir werden noch sehen, wie das mit den braunen Zwergen zusammenhängt, denn das sind die häufigsten, die dabei entstehen in so einer Gaswolke. Die Wolke fällt also in sich zusammen und wenn sie in sich zusammenfällt, dann wird der Druck höher. Dann wird es eigentlich heißer. So eine Gaswolke wird ein bisschen heißer, wird ein bisschen dichter, das kennen wir ja alle, ne? Wenn wir es zusammendrücken, wird es dichter. Und wenn es dichter wird, dann kann das Material besser abstrahlen. Auf die Art und Weise verliert die Wolke ihre Energie durch Strahlung. Im Inneren wird es also immer dichter und dichter und dichter. Und irgendwann ist die Kompression, also das Zusammenpressen des Materials nicht mehr genug, sondern wird es auch noch viel heißer. Das kennt man, nicht? Wenn das Gas heißer wird, dann bewegen sich die Teilchen schnell aneinander. Und dann entsteht irgendwann im Innern eine Temperatur, die dazu ausreicht, Wasserstoffatome zu fusionieren, zu verschmelzen. Nun, Verschmelzung von Atomen, Kernen, also von Wasserstoff natürlich zu Helium, das ist natürlich der Prozess der Wahl. Also nicht so wie bei uns, wo wir ja in den Atomkraftwerken die großen Kerne zerhacken und dabei Energie gewinnen, machen die Sterne es ja ganz anders, viel effizienter, sie verschmelzen Atomkerne miteinander. Nun, die Temperaturen, die dafür notwendig sind, 10 Millionen Grad, die erreicht aber eine Gaswolke nur dann, wenn sie genügend schwer gewesen ist. Und zwar, man kann genau ausrechnen, wie schwer, nämlich sie muss ungefähr ein bisschen weniger als 10% einer Sonnenmasse haben. Alle anderen Sterne werden keine wirklichen Sterne. Die leuchten und in ihrem Innern Energie erzeugen durch die Fusion. Wie kommt das? Und jetzt will ich Ihnen was erzählen. Das ist jetzt die ganz große Schiene, die ganz große Linie von der Kernphysik, also den Dingen im ganz Kleinen, hin zur Astrophysik. Die Regeln der Kernphysik, die Regeln in der Quantenwelt, also in dieser merkwürdigen Welt, wo nichts mehr richtig fest ist, wo die Dinge zwischen Ursache und Wirkung hin und her schweben, die Regeln in dieser Welt bestimmen, ob eine Gaswolke ein Stern wird oder nicht. Also ich will es mal, wir fangen mal folgendermaßen an. Was passiert, wenn Sie einen aufgepumpten Luftballon in den Kühlschrank stellen? Er wird schlaff. Warum? Die Luft kühlt sich ab und wenn die Luft sich abkühlt, dann geht der Druck runter. Soweit klar, ne? Also mit anderen Worten, wenn das Gas heiß wird, geht der Druck hoch. Wenn das Gas kalt wird, geht der Druck runter. Jetzt denken Sie mal nochmal an diese Gaswolke. Diese Gaswolke fällt also in sich zusammen, müsste es eigentlich heißer werden. Das tut es auch eine ganze Weile. Wenn aber die Dichte sehr, sehr viel schneller wächst als die Temperatur, was heißt Dichte? Nun, das Dichte ist sozusagen der Abstand zwischen den Teilchen in einem Volumen. Wenn diese Dichte sehr schnell wächst, dann fängt die Quantenmechanik an und sagt, stopp, so geht es nicht weiter. Wenn die Dichte einen gewissen Grenzwert überschritten hat, dann spielen die Regeln der Quantenmechanik und sagen, der Druck wird jetzt durch mich bestimmt. Wie kommt das? Nun, jedes Teilchen hat seinen Eigendrehimpuls. Also nehmen wir mal zwei Elektronen an. Das eine Elektron dreht sich in diese Richtung und das andere Elektron möge sich auch in diese Richtung drehen. Wenn die beiden sehr nah aneinander kommen, sagt die Quantenmechanik, nein, ihr zwei könnt nicht sehr nah zusammenkommen. Warum das so ist, kann ich Ihnen jetzt so nicht genau erklären. Das ist ein bisschen schwierig. Nehmen Sie es einfach mal hin. Sind aber zwei Elektronen da, wo das eine sich so rumdreht und das andere sich so rumdreht, die beiden können zusammenkommen. In gewisser Weise ist das die Bevorzugung der, wie soll man sagen, des Heterospins vor dem Homospin. Ohne Wertung jetzt, ne? Ist klar. Nun, diese Regeln bedeuten aber, dass wenn die Teilchen sehr nah aneinander kommen, dann können sie nicht beliebig nah zusammenkommen, sondern es bildet sich ein Druck aus. Und das Allertollste ist, bei dieser sogenannten entarteten Materie, dass der Druck nicht mehr von der Temperatur abhängig ist, sondern im Gegenteil, je mehr ich das Zeug zusammendrücke, umso weniger können die sich bewegen, das Gas wird also kälter. Denn, Sie wissen ja noch, Temperatur hat ja was damit zu tun, wie schnell die Teilchen sich bewegen können. Wenn also in einer Gaswolke der Druck so schnell steigt, die Dichte so schnell steigt, dass die Materie anfängt, sich zu entarten, dann kann keine hohe Temperatur entstehen. Wenn keine hohe Temperatur entsteht, dann gibt es auch keine Kernfusion. Und wenn es keine Kernfusion gibt, dann hat der Stern verloren. Nun, warum sind dann braune Zwerge überhaupt so wichtig? Ich sagte ja schon, 1995 hat man zum ersten Mal einen entdeckt. Hier ganz in unserer Nähe, 19 Lichtjahre von uns entfernt, ein kleiner, völlig fast unsichtbarer Kamerad, der hat so 50 Jupitermassen der ist ziemlich kalt. Der hat eine Oberflächentemperatur von 2000 Grad. Also jetzt für unsere Verhältnisse natürlich heiß, aber für stellare Verhältnisse eigentlich ein ganz kühler Hund. Der umkreist seinen Begleiter. Und als man vor 40 Jahren zum ersten Mal darüber nachdachte, was ein brauner Zwerg ist, da hatte man eigentlich gehofft, dass man viel mehr von denen findet. Denn, wie gesagt, in diesen großen Gaswolken hat man eigentlich gedacht, da müssen sehr, sehr viele von den braunen Zwergen entstehen. Und heute sind wir zum ersten Mal in der Lage, sie wirklich zu entdecken. Wir finden also jetzt, in den letzten 5 Jahren hat man immer mehr und mehr von diesen Objekten entdeckt. Warum sind die so wichtig? Ich habe Ihnen ja schon oft darüber erzählt, dass es in der Astronomie ein ganz, ganz großes Mirakulum gibt. Die sogenannte dunkle Materie. Und die braunen Zwerge sind vielleicht ein Teil der dunklen Materie in unserer Milchstraße. Und zwar sind es sogenannte Machos. Ja. Nee, nicht das, was Sie denken. Nee. Machos sind Massive Compact Halo Objects. Also die Milchstraße ist ja umgeben von einer großen Atmosphäre, die man Halo nennt. Nur die geht also so ein paar tausend Lichtjahre nach oben und unten weg, in der Mitte die Scheibe, und in dieser Scheibe gibt es ja die Spiralarme. Nun, in diesem Halo vermutet man einen großen Anteil an Materie, die man nicht sehen kann. Dunkle Materie. Und dort gibt es möglicherweise Objekte, nämlich massive, also schwere Objekte, also konzentrierte, kompakte, massive und compact, also zusammengedrückte, stellare Objekte, die im Halo die dunkle Materie ausmachen und mit ihrer Schwerkraft die Gesamtbewegung der Milchstraße beeinflussen. Nun, wie kann man jetzt also sowas finden? Wie kann man ein Massive Compact Halo Object finden, wenn es selber nicht leuchtet? Durch seine Schwerkraft. Kennen Sie die Sonne? Ne? Die Sonne ist nicht nur ein leuchtender Gasball, sie ist auch etwas sehr, sehr Schweres. Sie ist das Schwerste in unserem Sonnensystem überhaupt. Und die Sonne hat also auf Kraft ihrer Masse, übt sie eine Kraft auf alle Planeten aus, durch die Schwerkraft. Sonne, ist klar, soweit. Kennen Sie Einstein? Einstein hat es ausgerechnet, dass ein schwerer Körper nicht nur die Bahnen von anderen schweren Körpern beeinflusst, sondern auch noch die Bahnen von Licht. Also wenn ein Lichtstrahl kommt, auf die Sonne zufliegt, dann wird er ein wenig verbogen. Das nennt man Gravitationslinsenwirkung. Das werde ich Ihnen demnächst mal neuesten noch mal mehr im Detail erklären. Wichtig ist Folgendes. Wenn also man einen Stern hat, sozusagen einen Hintergrundstern, und an diesem Hintergrundstern fliegt nun ein brauner Zwerg vorbei oder ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch, dann verbiegen diese kompakten Körper das Licht des Sternes so, dass er ein bisschen heller wird. Und das Tolle ist, man kann das einwandfrei unterscheiden von sogenannten veränderlichen Sternen. Es gibt ja Sterne, die pumpen sich mal auf, werden dadurch heller und fallen dann wieder in sich zusammen, werden wieder dunkler. Das heißt, es sind sogenannte veränderliche Sterne. Aber diese Veränderlichkeiten, die hängen von der Farbe ab. Also das ist im blauen Licht anders als im roten Licht. Die Wirkung einer Gravitationslinse, die ist nun über das gesamte Spektrum verteilt gleich. Das heißt, sowohl das blaue Licht als auch das rote Licht werden gleichermaßen erhöht. Also, wenn ein brauner Zwerg vor einem solchen Hintergrundstern entlangfliegt, dann ändert sich die Lichtkurve und der Stern wird heller. Und Anfang der 90er Jahre fing man an, ein uraltes Teleskop, also aus dem letzten Jahrhundert, zu nehmen, es mit feinster Elektronik zu versehen. Und unsere australischen Kollegen haben also im Laufe der letzten 10 Jahre den galaktischen Halo abgesucht nach sogenannten Machos. Und dabei sind etliche Objekte aufgetreten, von denen man heute weiß, nun, da sind ein paar Neutronensterne dabei, müssen Sie sich mal überlegen. Neutronensterne, das sind 10 Kilometer große Kugeln, da sitzen 1,5 Sonnenmassen drin. 10 Kilometer, unglaublich, unwahrscheinlich. Übrigens bei diesen sogenannten Neutronensternen, da spielt auch diese Entartung eine Rolle. Ja, das ist es nur die Entartung der Neutronen, nicht die Entartung der Elektronen. Bei den braunen Zwergen, da ist es die Entartung der Elektronen. Da ist also ein entartetes Wasserstoffgas im Innern, was nicht zünden kann. Aber zurück zu den Machos. Man hat also Machos entdeckt, nämlich Neutronensterne und braune Zwerge. Das heißt also, wir stehen heute vor der großen Frage, sind die meisten Sterne am Himmel, die wir da sehen, nämlich die leuchtenden, also wenn Sie abends so an den Himmel gucken, sehen Sie so ein paar hundert, wenn Sie Glück haben, ist das wirklich das Material, aus dem das Universum besteht, oder besteht das Universum aus vielen, vielen Versuchen von Gaswolken, die es einfach nicht hingekriegt haben? Ja? Gaswolken, die nicht schwer genug dafür waren, dass in ihrem Innern, also in diesem Kollapszentren, in diesem Zentren der Schwerkraft, die Kernfusion irgendwann mal losgegangen ist. Das würde natürlich enorme Konsequenzen haben für die Entwicklung einer Galaxis. Wenn nämlich also riesige Mengen an Gas verbraten werden müssen für solche Fehlversuche, damit endlich mal ein richtiger Stern dabei herauskommt, das heißt, unsere ganze Sternzählerei ist völlig verkehrt. Also so eine Galaxie hat dann vielleicht 10 Milliarden leuchtende Sterne, aber vielleicht 100 Milliarden, von denen wir überhaupt nie was mitkriegen. Wir können momentan, Sie erinnern sich an den Anfang der Sendung, sind wir nicht weit von den Laternen entfernt. Es ist noch nicht ganz so, dass wir im Dunkeln alles finden, aber wir finden immer mehr. Und zu diesem Thema kann ich Ihnen eigentlich nur Folgendes sagen. Charlie Brown sitzt neben Linus und sagt zu Linus, du weißt du, in dieser Welt gibt es viele Dinge, die sind unsichtbar. Wie viele Dinge es gibt, wissen wir nicht, denn sie sind ja unsichtbar. Also wir sind auf dem besten Weg dazu, Linus hier diese Frage zu beantworten. Wir werden sicherlich in den nächsten 10, 15 Jahren viel mehr darüber herausbringen, was sich in unserer Milchstraße tatsächlich abspielt.